riesigen Felsen erstand der Barde die Leier in der Hand und rief mit kräftigem Gesang die Lieder von den Göttern Santa Borsch. Denn die Raben erschellten, wie die Lieder ins Tale ergellten, sprachen, oh, was für ein Mann, der so kraftvoll für die Götter singen kann. Sprachen, oh, was für ein Mann, der so treu von Lieb und Tode singen kann. Und die Ziegen rauschten der Bann, als wie die Laute in dem Stalle lauter ward. Sprachen, oh, was für ein Mann, der so kauzig von Teufel zu singen kann. Unter das Narren nicht vorbei sprach, oh, was für ein Mann, der gar mutige Männer zur Schlacht singen kann. Schließlich hört es auf die Schlange dort im Dreck, kommt von den Mauern des Narren nicht weg, sticht, oh, was für ein Mann, der endlich mal den Pöbel erstehen kann. So singt der Warne immer hart, aber es singen Helden, Sieger und Verlierer wohl wahr. Das ist dieser Warne nur für ein Mann, dieser Warne mit seinem schwarzen Gesang.